Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfilm, so wie ich das jetzt nennen möchte, bei Dr. Peng, dem seriösen Online-Magazin ohne politisches Korsett. Ich bin Dr. Schwarz und ich sitze hier nicht zusammen im gleichen Raum mit wem? Dr. Faustus. Mit vielen Leuten sitze ich nicht im gleichen Raum, aber mit dir mache ich jetzt diesen Podcast und wir sind aber weit voneinander entfernt, denn ich wohne jetzt im wunderschönen Galaxien. Bayern. Und du bist immer noch hip und trendy in Berlin. Ja, ich verbiete mir natürlich diese Bezeichnungen, aber uns trennen Galaxien, das kann man so sagen. Nicht nur geistig und stiltechnisch, sondern auch geografisch. Wir haben mal überlegt, dass wir jetzt natürlich weiter podcasten wollen. Es gab ja lange keinen Pencast mehr, was an unterschiedlichen Gründen lag. Zum Beispiel, dass mein Audio-Interface kaputt war. Und auch natürlich den ganzen Umzugsstress und Dr. Peng-Stress und so weiter. Und jetzt wollen wir mal testen, wie das so geht über Skype. Und haben uns deswegen überlegt, dass wir jetzt einfach mal über einen Film reden, der eigentlich keinen aktuellen Anlass hat. Ne? Also wir könnten bestimmt uns jetzt einen konstruieren, aber... Doch, ich konstruiere dir auch gleich den aktuellen Anlass. Also es ist auch nicht mehr ganz so aktuell, aber wir stehen ja an der Jahreswende gefühlt zwischen 1913 und 14, also 2013, 2014. Und da man sich in Deutschland ja nicht genug an Dinge erinnern kann und ich gerade Florian Illis gelesen habe, 1913, ein Buch, das im gleichen Jahr spielt, aber eine komplett andere Gesellschaftsschicht beleuchtet, kann ich einen aktuellen Anlass doch da konstruieren, ja. Ja, das ist ja super. Mein Konzept, was ich mir zum Sonntagsfilm zusammengesponnen habe, ist, dass wir einfach erstmal über unterschiedliche Filme einfach reden, immer jeden Sonntag und das vorher ankündigen, aber ich kann das natürlich jetzt nicht fest ankündigen, weil, wie wir bis jetzt bei Dr. Peng gesehen haben in der letzten Zeit, selbst der Mixtape Monday nur aller Jubeljahre mal auftauchen durfte, aber jetzt war er wieder da. Also ist ja auch ohne Korsett, ne? Also Montag ist dann, wann wir sagen... Ach, wir sind ja auch die junge, neue Generation, so da lässt man sich natürlich dann nicht so einspannen in solche Konzepte, sondern man macht einfach mal was und dann macht man wieder nichts. Das will ja auch, das hält ja auch die Leser dann bei der Stange. Die können es ja dann gar nicht erwarten, bis der neue Sonntagsfilm kommt. Okay, aber jetzt reden wir über das Weiße Band und vielleicht kannst du mal, du wolltest da was über Michael Haneke sagen und du kannst ja mal vielleicht so erzählen, worum es in dem Film geht. Du hattest den nämlich schon gesehen, im Kino damals, 2009, als er rausgekommen ist. Genau, und ich habe den ja gerade eben jetzt fertig geguckt und hatte den vorher noch nicht gesehen. Ja, also das ist der bekannteste Michael Haneke-Film, würde ich sagen, vielleicht neben Liebe, der 2013 rausgekommen ist. Der hat einen Oscar gekriegt, das Weiße Band, damals 2010, glaube ich. Und Michael Haneke, so ganz kurz zusammengefasst, ist Österreicher, hat aber einen deutschen Vater, weil ich mich nämlich sofort gefragt habe, wie kann jemand, der Österreicher ist, so einen genauen Film über irgendein ehemaliges deutsches Gebiet jenseits der Elbe machen? Der ist 1942 geboren, in so eine ziemlich künstlerisch begabte Familie, Vater auch schon Regisseur, wollte Schauspieler werden, Schule abbrechen, hat es dann doch nicht gemacht, hat ganz normal in Wien studiert und macht krasse, schwermütige, bedrückende Filme, würde ich das so grob zusammenfassen. Ja, das stimmt. Also mich hat auf jeden Fall das Weiße Band ein bisschen zerrüttet zurückgelassen, aber mich auf jeden Fall viel mehr unterhalten als Liebe, wobei ich sagen muss, dass ich Liebe geguckt habe, als ich im Kino selber gearbeitet habe. Und nach ungefähr 45 Minuten nebenbei den MP3-Player angemacht habe, weil ich mich wirklich nicht interessiert hat tatsächlich. Ich habe mich da echt verschlossen eigentlich diesem Film gegenüber. Und ich glaube aber, Haneke ist auch so ein Typ, da, bei dem darfst du das nicht machen. Ne? Also wir haben uns ja zum Beispiel mal zusammen Elysium angeguckt und ich finde viele neue Hollywood-Filme, ne, die versuchen dir das ja so auf dem Silbertablett irgendwie zu bieten, die Unterhaltung, und am besten immer noch einen Kracher einzubauen, damit du bloß nicht wegpennst oder irgendwie abdriftest. Und bei Liebe fand ich zum Beispiel das sehr stark bei Haneke, dass man sich wirklich einlassen muss auf das, was er einem da versucht zu erzählen. Das ist der, füttert einen nicht an. Genau, und das ist, glaube ich, aber auch die riesige Stärke, auch bei Das Weiße Band, Liebe habe ich noch nicht geguckt, Asche auf mein Haupt, dass wir halt nicht alles gezeigt bekommen. Zum Beispiel gibt es eine starke Szene, und ich glaube, da verrät man auch nicht zu viel, wenn man sagt, wo hinter einer Tür was passiert, was man nur ja hört. Und dass das im Grunde den viel größeren Effekt und Grusel hat, wie man das ja dann auch irgendwie aus Hitchcock-Filmen kennt oder was weiß ich, dass das Eklige besonders eklig oder das Furchtbare besonders furchterregend ist, wenn man es eben nicht ins Gesicht geklatscht bekommt, sondern sich seine eigenen schrecklichen Bilder macht. Und das macht der Film, glaube ich, extrem gut, indem er einen ja schon mitnimmt über diesen Erzähler. Und wenn man sich mitnehmen lässt, dass es dann die eigene Sichtweise ist, die man von dem Film hat und nicht aufs Auge gedrückt bekommt, so sollt ihr jetzt Angst empfinden. Ja, das stimmt, der schafft das gut, so eine schlimme Stimmung der Angst auf jeden Fall zu kreieren, die einen wirklich unruhig macht nach einer Zeit. Ich finde, weil du gerade vom Erzähler gesprochen hast, das finde ich ganz schön und aber auch auf eine Art ungewöhnlich, ne? Also wir haben ja schon öfter mal so den Erzähler in Filmen, der dann aus der Vergangenheit was schildert, aber ich fand es da irgendwie ganz angenehm, wie das eingeführt wurde am Anfang mit dieser langen Einstellung und der Erzählung, dass sich jetzt dieser Lehrer aus dem Dorf eben an diese Geschehnisse von früher erinnert und darüber reden will. Was sind denn das für Geschehnisse, die in dem Film passieren? Also vielleicht müssen wir noch ganz kurz sagen, worum es geht. Genau, das meinte ich. Ich wollte es nur noch mal zusammenfassen. Wir sind also 1913, auf jeden Fall vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, in einem ostelbischen Dorf, also das heißt in einem Gebiet, das heute wahrscheinlich nicht mehr deutsch ist. Und kommen dann so ein ganz klassisches Dorfsetting. Es gibt also den Lehrer, den Pfarrer, den Arzt und den Baron, also den Großgrundbesitzer. Und es gibt die einfache Landbevölkerung, die eben arbeitet für diesen Baron. Und das ist so die Umgebung, in die wir reingeworfen werden und die wir auch nicht verlassen, sondern alles wird sich in diesem Dorf abspielen. Und vor allen Dingen geht es halt um so eine Gruppe von Kindern, die man beobachtet und denen man zuguckt, die unterschiedliche Altersstufen haben, so von, ich würde sagen, Kindergarten bis Konfirmation. Ja, und in dem Dorf geschehen gleich oder nacheinander schreckliche Verbrechen, die sich immer als dumme Zufälle gestalten, aber wo man beim Gucken eben so langsam die Ahnung bekommt, dass das vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zugeht und wobei ich das nicht unterschreiben würde, ne? Also ich finde, dass eigentlich fast keines dieser Verbrechen da als wirklicher Zufall daherkommt. Ich meine, das allererste, womit der Film ja anfängt, das ist natürlich ist, ganz klar. Dass der Arzt des Dorfes, der hat ja einen Unfall auf dem Pferd, weil ein Seil gespannt ist zwischen zwei Bäumen, das er nicht sieht und das dann das Pferd herniederreißt. Und das ist kein das so ist wirklich natürlicher Unfall. Straftat. Und dann diese weitere Sachen, die den anderen Leuten angetan werden, das sind ja schon Körperverletzungen oder Misshandlungen, die auch böswillig sind. Da sind ja auch Leute gefesselt und so weiter. Also ich weiß nicht, was meinst du als Zufall? Diesen Arbeitsunfall, da habe ich jetzt vor allen Dingen dran gedacht, der auf jeden Fall ja auch so eine soziale Komponente gegen den Baron ganz offenbar hat, wo man aber auch nicht so richtig weiß, wie die Frau da, die das Sägewerk säubern musste, ja, dahin gekommen ist. Aber du hast schon recht, eigentlich geht es mehr darum, dass da Verbrechen geschehen. Das sind auch keine Unfälle, sondern das ist ja im Grunde das, was der Film einem gerade erzählen will oder was die Leute im Film versuchen deutlich zu machen. Ja, das sind irgendwie Missgeschicke und das kommt von außen. Und dass das Übel wirklich aus der Mitte ihrer Gemeinschaft kommt, da bin ich wahrscheinlich gerade ein bisschen auf Burkhard Klausner, der den Pfarrer spielt, reingefallen. Was meinst du damit? Dass er es sagt? Der, ohne zu viel vorwegzunehmen, wird am Ende abgelehnt, dass das Übel wirklich aus dem Kern der Gemeinschaft kommt, sondern es wird ja auf Leute abgewälzt, die schon gar nicht mehr zur Gemeinschaft gehören. Und das, was ich gerade als Unglücksfälle konstruiert habe, ist einfach eiskalt geplant, vorsätzliches Verbrechen und damit eben gerade kein Unglücksfall. Genau, und wir sehen eben, dass zuerst mal der Arzt verunglückt. Was ist das Zweite, kann man glaube ich auch noch erzählen, was passiert. Da passiert auch genau danach, da stirbt die Frau bei dem Arbeitsunfall, ne? Genau, das genau. Ist das zweite danach Ding. Bricht die im morschen Holzboden dieses Sägewerks ein, während sie das säubern muss. Und ja, danach kommt eben immer mehr schreckliche Dinge, die eigentlich Schwachen in dieser Gemeinschaft angetan werden. Das kann man, glaube ich, auch noch sagen. Mich hat, ich fand relativ interessant am Film, dass es ja nicht so aufgebaut ist wie ein Krimi, dass du diese Verbrechen hast und dann beschäftigt sich der Film mit der Lösung der Vorfälle, sondern eigentlich sind wir ja hautnah in diesem Leben im Dorf dabei, ne? Wir haben da so, würde ich sagen, jetzt vier, fünf vielleicht Familienverhältnisse, ne? Wo wir langsam dann die einzelnen Personen der Familien kennenlernen und die haben alle ihre eigenen Probleme. Also es geht nicht nur um diese Verbrechen, sondern es geht eigentlich auch darum, dass fast jeder auf eine Art Dreck am Stecken hat und ja, mit diesen Verbrechen auf seine eigene Art irgendwie versucht klarzukommen, ne? Genau, die Verbrechen sind sozusagen nur die, ja, die Krankheit, die sich irgendwo zeigt, aber die Symptome liegen ganz woanders. Und wir bekommen ja eigentlich, oder uns interessieren am Ende ja eher die Symptome, unter welchen Bedingungen sind die Leute, die diese Verbrechen begangen haben, so geworden. Und das ist eigentlich ja auch wahrscheinlich mehr das, was Haneke uns irgendwie zeigen wollte, wie so eine Stimmung aus die Baronin, die Gutsfrau, sagt es einmal ganz gut, so eine Stimmung aus Böswilligkeit, Neid, Stumpfsinn und Brutalität Ja, entsteht. stimmt, das ist wirklich ein, das ist ein Und starker Punkt. das, ich glaube, das will der Film vor allem zeigen. Mich hat beim Film zum ersten Mal natürlich am Anfang beeindruckt, dass der in Schwarz-Weiß gedreht ist, ne? Und wir haben uns ja damals zum Beispiel auch Oh Übrigens ist Boy, er ja. nicht in Schwarz-Weiß gedreht, er ist in Ach so. Farbe gedreht und dann haben sie ihn danach nachbearbeitet. Der sollte ursprünglich ein TV-Mehrteiler werden und wem auch immer sei es gedankt, dass das nicht so der Fall war. Aber das wollte ich noch mal als ja, kleine Schlaumeierei einflechten. Ich wusste jetzt auch gar nicht, schwarz-weiß gedreht, stimmt. Ich habe natürlich wieder immer meine Wortwahl überhaupt nicht nachgedacht. Ich meine einfach nur, dass der ja farblos ist. Schwarz-weiß ist der Film. Und wir haben jetzt zusammen Oh Boy damals geguckt. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum ist dieser Film in Schwarz-weiß, ne? Also bei Oh Boy, der hätte genauso gut in Farbe sein können. Und das habe ich mich natürlich dann auch beim weißen Band gefragt, weil ich mir dachte, okay, den hätte man jetzt auch in Farbe machen können. Da der Schwarz-weiß ist, erinnert das natürlich einerseits an alte Fotos. Und ich finde. Der zweite Punkt ist, ich finde, wenn sobald was in Schwarz-Weiß gedreht ist, guckt man irgendwie noch genauer hin, als man das tut, wenn man was in Farbe sieht. Und ich glaube, das ist einfach, weil es auch ungewohnt ist, gerade einen Film in Schwarz-Weiß zu gucken jetzt, weil eben fast alles, was wir sehen, in Farbe ist. Ich habe mal damals bei meinem alten Philosophielehrer, oder mit dem bin ich mal an die Uni in Braunschweig und habe mir so ein Seminar zu Roland Barthes, das ist auch ein Philosoph, angeguckt und der hatte, ich glaube, das hieß Die helle Kammer und da ging es auch um Fotografie und der meinte damals noch, dass Schwarz-Weiß-Fotos authentisch sind und Farbfotos unrealistisch wirken und da habe ich mir damals schon gedacht, das denke ich genau umgekehrt und ich glaube, das ist eben genau an das, an das man sich gewöhnt hat, ne? Und deswegen finde ich, einerseits wirkt es ein bisschen, also muss ich darauf einlassen, vielleicht ein bisschen langweilig auf eine Art, wenn das Schwarz-Weiß ist, andererseits guckt man genauer hin und ich fand, dadurch kommt eine ganz starke Vergänglichkeit der Dinge heraus. Also ich, das ist wie wenn ich Farbfotos sehe, irgendwie denke ich, die sind jetzt alle tot, die Leute, die ich da sehe. Also die, das zeigt für mich irgendwie nochmal stärker, dass das jetzt in der Vergangenheit spielt. Und ich habe neulich auf Zeit.de so eine Bilderserie von einem Fotografen gesehen, der ganz, ganz frühe Farbfotos gemacht hat. Also da gab es Farbfotos von 1908 oder sowas aus Indien. Und das hat mich unglaublich berührt, weil das so eine Echtheit diesen Menschen gegeben hat, ne? Die so aber vor 100 Jahren gelebt haben. Und ich finde dadurch, ja, wird es ein bisschen verzerrt. Fandst du das gut, dass das in Schwarz-Weiß war? Oder was ist da deine Interpretation, warum das so ist? Also erstmal zu realistisch schwarz-weiß. Also wir sehen ja, wenn wir gesund sind, in Farbe, deswegen würde ich das mit dem Realismus nicht unterschreiben, aber ich glaube, das ist ja ein ganz bewusstes Stilmittel, dieses Schwarz-Weiße, weil man da, wie du eben auch gesagt hast, genauer hinguckt und weil es einen so diese Brutalität von Fotos irgendwie auch vor Augen führt, weil man da sehr viel mehr auf die Züge achtet, sehr viel mehr auf den Ausdruck, als sich ablenken zu lassen von, ach, was hat die irgendwie für ein schönes Kleid an. Und es passt auch in diesen Purismus der Zeit, finde ich, dass es da ja wirklich wahrscheinlich auch nicht viele Farben in deren Leben gegeben hat. Das besteht eben alles beim Pfarrer aus Schwarz und Weiß oder auch beim Arzt aus Weiß oder der Lehrer wird schwarz gekleidet gewesen sein. Da hatten ja Farben irgendwie auch noch so eine ganz andere Bedeutung und wenn man Geld getragen hat, war das anrüchig. Und ich glaube, diese Einfachheit und Schlichtheit, aber auch wie sehr man sich selbst beschränkt und so eine Enge, das kommt durch Schwarz-Weiß eben besser raus, klar. Und dann schafft es nochmal zu unserer Zeit heute eine größere Distanz, damit wir eben sehen, okay, das ist wirklich Vergangenheit. Und es ist vor allen Dingen aber auch wunderschön. Und man entzieht sich so ein bisschen, glaube ich, der Schwierigkeit, dass es wirkt wie ein Fernsehfilm. Also das liegt natürlich auch an sich an der Cinematografie und wahrscheinlich den Kameras, die man benutzt und der Beleuchtung und sowas, aber wenn du was aus 1914 gezeigt bekommst in Farbe, wovon du ja noch nie ein Farbfoto gesehen hast eigentlich aus der Zeit, dann ist das natürlich nochmal ein bisschen verwirrender oder wirkt noch mehr so, als wären das eben Schauspieler, die das jetzt nachstellen, und durch das Schwarz-Weiße wirkt es auch ein bisschen so, als wäre das tatsächlich von damals, ne? Also es wirkt ein bisschen authentischer dadurch, obwohl es ja nicht authentisch ist, weil die Welt war ja niemals schwarz-weiß. Man denkt das ja als Kind, dass die Leute früher schwarz-weiß waren, aber es ist natürlich nicht so. Genau. Was Haneke zu diesem Realismusbegriff sagt, ist, glaube ich, auch noch ganz spannend, weil er eben meint, seine Filme werden als realistisch beschrieben, aber er selber zeigt dann immer, glaube ich, wenn er das tut, so, wie heißt das? Gänsefüßchen. Und meint eben, alles, was man im Kino geboten bekommt, ist natürlich super artifiziell. Er hat sich da ja Gedanken drüber gemacht. Wäre ja schlimm, wenn das nur rein zufällig wäre. Aber so wie er da eben präsentiert, gibt er uns dann eine Möglichkeit, uns unsere eigene Vorstellung von der damaligen Realität zu machen. Das heißt nicht, filmt ja kein Dokumentarfilm. Wahrscheinlich würde es so eine Verbrechensserie in keinem Dorf jemals gegeben haben. Aber dass er mehr Wahrheit oder Wahrhaftigkeit in Anführungsstrichen auch wieder über die damalige Zeit aussagt, indem er uns diese künstliche Geschichte zeigt, das finde ich, gelingt ihm sensationell. Ja, das stimmt. Der hat sich, glaube ich, in einem Interview darüber beschwert, über eine Szene in Schindlers Liste. Ich habe den leider nicht Mantel gesehen, aber wo die sich färbt? Nee, ich glaube, wo die Juden in die Duschen gehen und nicht wissen, ob das jetzt Gasduschen sind oder normale Duschen. Ich glaube, dann gehen die normalen Duschen an. Ich glaube, das ist nur eine berühmte Szene in Schindlers Liste, und die ist mit Musik untermalt. Und Haneke hat gesagt, dass er das ein bisschen Musik lächerlich Film, findet, ja. Das mit Musik zu untermalen. Und es ist ja auch so, dass im Weißen Band, glaube ich, keine Hintergrundmusik ist, außer es ist gerade ein Dorffest oder sowas. Also ich kann mich ganz jetzt nicht daran erinnern, dass der Film Soundtrack hat. Ich glaube, er will eben uns nicht einlullen. Musik in Filmen kennt ja jeder, nimmt einen emotional unheimlich mit. Man hat immer ein Tränchen im Auge. Das ist ihm, glaube ich, zu platt. Sondern Musik kommt immer nur, wenn Musik auch in der Szene eben gerade spielt. Wie du gesagt hast, Dorffest. Es gibt diese Hausmusikszene bei der Baronin. Oder wenn er jetzt modernere Filme macht, Radio, Fernsehen. Da kommt natürlich auch Ton. Ansonsten sind die Geräusche halt unheimlich präsent. Also der Film ist ja insgesamt sehr, sehr ruhig, aber man hört, wie der Wind durch das Roggenfeld geht, man hört die Dielen knarzen, und das ist, glaube ich, sehr, sehr bewusst, weil das bringt sehr viel Atmosphäre und ist natürlich viel weniger platt, als da jetzt so ein Streicherensemble drüber zu legen. Ja, dadurch muss natürlich auch das Gezeigte wirklich für sich selbst stehen, ne? Also wenn man das dann auch noch bildlich so karg hält und dann noch keine Musik macht, ist ja dann auch wie im richtigen Leben. Da spielt ja auch nicht Musik, wenn was Schlimmes passiert oder wenn was Schönes passiert, sondern eben nichts. Und man muss dann seine Emotionen eben selber, jetzt kriege ich den Satz nicht mehr zu Ende, erleben, keine Ahnung, ohne dass man darauf geführt wird von einem Soundtrack, der im Hintergrund läuft. Wir können ja mal kurz über, also ich würde sagen, es macht jetzt noch nicht so, oder überhaupt nicht so viel Sinn, jetzt da alles einzeln aufzudröseln, wer da welche Beziehung zu wem hat, weil das, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen würde. Aber man kann schon sagen, welche Motive in dem Film halt hauptsächlich vorkommen. Und ich finde so, was mich, glaube ich, mit am meisten beeindruckt hat oder mir am meisten zu denken gegeben hat, ist, wie eigentlich gesellschaftliche Machtstrukturen dargestellt werden und wie die aber auch unterwandert werden gleichzeitig von eigentlich schwächeren Parteien, die sich dann aber in manchen Momenten doch nicht sagen lassen. Ich habe mich im Film ganz stark daran erinnert gefühlt, wenn meine Oma mir erzählt hat, wie es früher war unter ihrem Vater oder sowas, ne? Und immer man das Gefühl hat, wirklich als unsere Großeltern aufgewachsen sind, da gab es eine richtige starke Strenge so in der Familie. Und die Kinder reden ja auch ihre Väter dann mal mit der Herr Vater an und so. Und man merkt, da herrscht Zucht und Ordnung eigentlich, ne? Das will der Film einem ja am Anfang verdeutlichen. Es gibt ja wenige Charaktere, die nicht in so starken Machtbeziehungen da eingespannt sind. Ich finde, der Schullehrer, der ja auch die Geschichte erzählt, wirkt am ehesten wie ein Mensch aus der Jetztzeit eigentlich, wie man selber da vielleicht durchgehen würde. Sie sind halt, selbst wenn sie gerade die Autorität sind, der Pfarrer oder der Arzt, Gefangene ihrer selbst und ihres eigenen irgendwie verabsolutierten Gewissens, aber darüber können wir später ja nochmal reden. Echt? Ja, Worüber willst du das. denn jetzt reden? Du hast doch gerade gemeint, dass du sagen wolltest, wie das Gesellschaftsbild da ist und in welchen gesellschaftlichen Zwängen sich Leute bewegen. Und ich weiß nicht, ob Gewissen jetzt so ein gesellschaftlicher Zwang ist. Vielleicht auch. Auf jeden Fall finde ich, dass man am Anfang eben merkt, dass die Männer natürlich das Sagen haben in der Gesellschaft da. Pfarrer, Arzt, Baron. Gut, der Lehrer ist ein relativ junger noch und wirkt auch immer so ein bisschen unbeholfen, hat eine Brille auf und ist ein wuscheliges Haar. Und ja, ist eigentlich auch so die Person, mit der sich der Zuschauer, glaube ich, identifizieren soll. Aber diese anderen Patriarchen haben die Welt eigentlich im Griff, denkt man. Und dann passieren eben diese Verbrechen, die die Gesellschaft erschüttern, auf deren Ursachen niemand eine Antwort weiß. Niemand weiß, was ist da passiert. Und es gibt halt, also vor allem die Kirche spielt ja eine große Rolle oder der Glaube. Und der Pfarrer eben auch, der ja seine Kinder immer versucht zu züchtigen, ne? Ja, aber ich würde nicht sagen, dass niemand eine Antwort auf die Verbrechen hat. Ich glaube, ab einem bestimmten Punkt erkennen alle ganz gut, wer da der Übeltäter ist. Aber Echt? ja, aber das Faszinierende an dem Film ist halt, dass man die Augen davor ganz bewusst verschließt und in einer sehr dörflichen Einfachheit auf Leute, die ein bisschen anders waren oder weggegangen sind, also nicht mehr zu dieser Gemeinschaft gehören, alles abwälzt und alle Schuld und alle Verantwortung einfach abwälzt. Und das ist was, was, glaube ich, jeder erleben kann, der auch heute noch in Dörfer geht. Weil der Also ich. Dorfsegen nicht schief hängen darf, weil sich die Genau. Gemeinschaft irgendwie selber belügen muss, um weiter zu existieren. Vielleicht nicht mal so bewusst. Ich denke, dazu sind die wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen zu stumpfsinnig und ängstlich, aber dass da in dieser wilhelminischen Ära natürlich ein unheimlich, ja, wie du das eben gesagt hast, autoritärer, unterdrückerischer Geist herrscht und gar nicht so sehr im Sinne von, wir üben jetzt Druck aus, sondern die Leute machen sich schon selbst genug Druck und disziplinieren sich selbst eigentlich gut genug. Ich kann mich da nur an eine Aktion erinnern, wo jemand gegenüber dem Baron ausfallend wird und sich rächt, völlig nachvollziehbar und von seiner eigenen Familie dafür eben kein Verständnis bekommt. Und das ist, glaube ich, typisch, dass man seine eigenen Emotionen so weit beschnitten hat und das auch für gut befindet, dass man eigentlich eine völlig erkaltete Welt hat und ja, sich immer nur noch fügt. Und erstarrt ist. Und das natürlich dazu führt, dass irgendwelche ja, negativen Energien, hört sich jetzt so sehr nach Feng Shui an, aber ganz normale Gefühle sich anders Bahn brechen müssen. Und das eben auf eine brutalst mögliche Weise. Und wenn man es auf die Spitze treiben will, eben im Ersten Weltkrieg. Und wer dann 30 Jahre weiterrechnet, weiß auch, was aus den Kindern dann geworden ist. Ach so, das habe ich mich nämlich gefragt, was da jetzt diese ganze Erste Weltkriegssache soll. Da bin ich, glaube ich, geschichtlich zu wenig bewandert und habe nicht ganz verstanden, was das sollte. Der Erste Weltkrieg bricht am Ende des Films aus. Ich weiß nicht, das ist jetzt kein Das Spoiler, dürfen wir jetzt finde ich. spoilern, Also das ne? kann man, Finde ich glaube ich, sagen. So, schon. das geht ja nicht darum, inwiefern das das Dorf betrifft. Das muss man dann eben selber beim Sehen rausfinden. Aber ich habe nicht ganz verstanden, inwieweit das als Metapher eben darauf zu sehen ist. Aber du hast ja gerade schon so einen Erklärungsansatz geliefert, ne? Du meinst, dass sich eben durch den gesellschaftlichen Zwang Emotionen nicht kanalisieren können und dann in sowas aufleben? Ja. Vom Prinzip her schon. Natürlich ist das nie irgendeine monokausale Sache, weshalb jetzt ein Krieg ausbricht. Aber diese extreme Strenge gegen sich selbst und gegen andere ist halt, also für mich ist das ein Film über Protestantismus, aber das ist auf keinen Fall so ein reiner Antiprotestantismus-Film. Aber Kern dieser Religion oder der Konfession des Christentums ist es ja irgendwie selbst für die eigenen Handlungen Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ja prinzipiell wunderbar. Das ist ja wirklich gut. Dann richtet man vielleicht wenig Schaden an. Aber wie mit allem richtet man halt sehr viel Schaden an, wenn man das verabsolutiert. Und der Vater, also der Pfarrer, stellt eben auch an die Kinder völlig überzogene Ansprüche, viel zu hartes Vorgehen gegen sich selbst. Und das führt, glaube ich, dazu, dass man verzweifelt, weil man diesen Ansprüchen natürlich nie genügen kann. Es gibt eine Szene, wo der Sohn des Pfarrers balanciert auf einer Brücke und der Lehrer ihn ganz wütend und aber auch erschrocken anschreit, was machst du denn da? Und der kleine Junge sagt eben, er will eigentlich nur testen, ob Gott ihn für gut genug befindet, dass er weiterleben darf. Also, dass man sich selbst auch nicht als wertvoll begreift, sondern nur so wertvoll, wie man eben seine auferlegten Maßstäbe da einhalten kann. Und wenn diese Härte zu sich selbst verabsolutiert wird, wird man eben auch hart gegen andere und damit unmenschlich. Und da das aber niemand auf die Dauer durchhält, genau, kommen die Aggressionen irgendwo anders zurück und auf so einer sehr, sehr großen Ebene kann das zum Krieg führen. Und natürlich, wenn man weiter sieht, also das ist sicherlich nicht das, was Haneke jetzt als Aussage da allein haben wollte, aber die Kinder, die damals, also 1913 so wie Clara, die ja so die zentrale Figur für mich ist, in dieser Kindergruppe 13 sind, die sind dann eben 1939, 25 Jahre älter. Und dass man den Schluss zieht, jetzt komme ich langsam, ist für mich sowas von klar, wer die Leute erzogen hat, die dann die völlige Katastrophe anrichten. Ah, okay, ja. Nee, das macht natürlich Sinn, da geht mir ein Licht auf. Aber das, vielleicht sehe ich das auch aus einer sehr norddeutschen, sehr protestantischen und ja, sehr das ist doch super. Also da hast du doch jetzt, das wäre doch im Aufsatz jetzt die Eins gewesen, auf jeden Fall. Ja, im Aufsatz, aber hier für das Online-Magazin ohne Korsett. Auch. Oh. So, müssen wir mal drüber nachdenken. Würdest du sagen, dass der Film, das können wir nicht sagen. Ich würde sagen, wir reden gar nicht. Ich finde, das klappt ganz gut und wir reden ja auch schon relativ lange. Ich glaube, wir brauchen gar keinen Spoiler-Teil. Wir können mal versuchen, wie weit wir da unsere Theorien reden können, ohne tatsächlich zu verraten, was los ist am Ende des Films. Man fragt sich ja am Anfang, und eigentlich, weil je nachdem, wie intelligent man ist oder was man dem Film zumutet an Twists und Turns, die dann noch kommen, wer die Verbrechen begangen hat, ne? Und ich muss sagen, mir war das nach 5 Minuten ungefähr klar. Also gut, das ist vielleicht ein bisschen krass, aber sagen wir mal, nach 15 Minuten dachte ich mir, dass es so ist, wie es dann am Ende sich auch geschildert hat. Wie war das bei dir? Bist du noch da? Ja. Ja, war das eine Frage? Ja, achso, ja. Jetzt soll ich darauf reagieren. Ja, du sollst, ich wusste ziemlich schnell, wer es ist und wie war das bei dir? Also ich müsste mich ja jetzt an 2009 erinnern. Mir war das auch relativ klar und ich glaube, da kommt der riesige Unterschied zu Filmen, die man guckt, weil sie nur Spannung bringen und weil sie sehr unterhaltsam sind. Das kann unheimlich interessant sein, so, wie machen die das jetzt und wer entwickelt sich da wie? Oder dass man Filme mehr wie ein Roman als Bild eines Gemütszustands einer Zeit nimmt. Und dann ist es letztendlich egal, ob da noch der Obertwist kommt, denn der muss nicht kommen. Ja, aber da hätte man ja schon von Anfang an klar machen können, wer es ist. Also wenn es jetzt nur darum geht, so, da wird ja schon eine Spannung aufrechterhalten, die wirklich einen auch dann am Gucken hält. Also genau, es aber ist ja nicht so, dass am Anfang gesagt wird, es war übrigens er oder sie. Und jetzt zeigen wir nur ein Bild der Gesellschaft, denn dann könnte man ja auch den Mensch allwissend machen. Es geht ja schon so ein bisschen darum, dass auch durch die, na gut, man könnte jetzt sagen, dass vielleicht durch die Spannung Gesellschaft auch repräsentiert werden muss, weil die Leute ja auch nicht wissen, wer es war. Ganz genau, und das würde ich nämlich auch sagen, das braucht diese Gemeinschaft. Die Gemeinschaft braucht den letzten Zweifel, um sich selbst nicht eingestehen zu müssen, welche Monster, ein bisschen jetzt, das ist zu viel, aber was eben in ihrer Mitte geschieht. Ja. Jetzt muss ich mal kurz auf meine Karteikarte gucken. Das Mach kannst mal. Du rausschneiden. Ich habe den Pfarrer, habe ich das schon gesagt, dass ich mir den Pfarrer am liebsten angeguckt habe von allen Charakteren, ja, die es da gab? Aber Burkhard Klausner ist auch der. Ich kannte natürlich keinen der Schauspieler, natürlich. Also ich hatte doch niemals einen von denen gesehen. Das ist. In meinem Leben, glaube ich. Ja, da liegt eindeutig die Bildungslücke bei dir. Also das ist Wobei, warte mal, vielleicht war da doch irgendwo mal, was ich schon mal gesehen habe. Aber es kann ja nicht viel gewesen sein. Es kann ja echt irgendwie nur Napola. Burkhard Klausner spielt zum Beispiel in Die fetten Jahre sind vorbei, den du gesehen hast. Ach, er ist der Reiche, sag, oder? Er ist der Reiche, genau. Ja, siehe. Der eine Leiche. Ja, nee, stimmt, jetzt wo du es sagst, ja. Aber das sind ja aber schon sehr gut unterschiedlich gespielte Rollen, ist ja super. Ja, auch die Deutschen können was, man glaubt es gar nicht. Ey, natürlich, das Problem für mich am deutschen Kino ist ja nur, dass es entweder hart dumm ist, wie Schlussmacher mit Matthias Schweighöfer, oder so eine pseudo-intellektuelle Ebene versucht mir unterzujubeln, obwohl es nicht intelligent ist, so wie bei Das Wochenende. Ja, wo ich mir, also was ich nicht mag, ist, wenn die Leute alle am Esstisch sitzen und da sind diese bürgerlichen Familiendramen, die so ausgeschwiegen werden und die Stimmung soll ganz schrecklich sein. Irgendwie, das geht mir auf den Sack, weil ich aber auch natürlich nicht so aufgewachsen bin. Das nervt mich immer, aber ich lasse mich natürlich nicht immer gerne eines Besseren belehren. Genau. Ich fand übrigens ganz interessant, als ich das so geguckt habe, hat mich das ein bisschen lustigerweise an Game of Thrones erinnert, was ich ja jetzt erst, also da brauchen wir jetzt wirklich nicht drüber reden, weil da haben wir noch viel Gesprächsbedarf, weil wir eh nochmal drüber quatschen müssen. Hörst du mich noch oder nicht? Okay. Und da habe ich mir gedacht, dass ich mir bei Game of Thrones wird man ja geködert, dass es jetzt eine Fantasy-Serie mit viel Action ist und am Ende bleibt man hängen, weil es eigentlich überhaupt gar nicht um Fantasy geht, sondern es geht einfach nur um unterschiedliche Parteien, die gegeneinander Intrigen spinnen. Da habe ich überlegt, dass es sich bei sowas auch super anbieten würde, ne? Also man hätte daraus auch einen Fernsehmehrteiler machen können oder sogar eine ganze Serie. Da hätte man vielleicht das Motiv jetzt nicht so stark an einer Sache festmachen müssen. Aber es hätte eigentlich funktioniert, also diese unterschiedlichen Personen da zu verfolgen, wie die durch ihr Leben gehen. Hätte ich gar nicht gedacht. Da würde ich auch widersprechen. Also Game of Thrones ist ja total stark durch die Handlung vorangetrieben und Finde die ich Handlung nicht. sind die Charaktere. Finde Kann man das so ich sagen? auch nicht. Aber ja, kannst du so Und sagen. die Charaktere verfolgen halt ihre Ziele eiskalt und ziehen das durch. Aber die sind auch in ihren Familien natürlich gefangen, aber das will was völlig anderes als das weiße Band. Das weiße Band hat halt eine richtige Aussage, die ich gerade versucht deutlich zu machen, ne? Und so weiter. Menschheitskatastrophe Nummer 1 und Nummer 2. Und das sehe ich bei Game of Thrones ehrlich gesagt nicht, sondern das erschöpft sich dann auch. Ja, ich sage ja auch nicht, dass es so ist. Ich sage nur, hab nur gesagt, dass ich mir das weiße Band auch in einer längeren Form hätte angucken können. Aber wenn du es natürlich nur reduzierst auf diese Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg-Geschichte, dann braucht man natürlich auch noch keine Serie machen. Ne? Dann ist natürlich nach 2,5 Stunden klar, was die Message ist. Aber für mich war es das ja nicht unbedingt ist und lässt sich auch nicht unbedingt darauf reduzieren. Deswegen hätte ich mir das gut als Serie vorstellen können, aber ich liebe Euge mittlerweile eh mit so Sachen. Also, weil ich mir denke, okay, wenn ich bei Game of Thrones so lange, ich finde, das ist eben gar nicht handlungsbasiert. Also, ich finde, bei Game of Thrones passiert fast nichts die ganze Zeit, obwohl man gerne was sehen würde. Aber stattdessen hängt man irgendwelchen Aristokraten an den Lippen, wie die sich gegenseitig versuchen, gegeneinander auszuspielen. Das heißt, ich könnte mir sowas ja auch angucken mit tatsächlich geschichtlichem Hintergrund und würde dann noch was über Geschichte lernen und nicht darum, wie die das Kämpfen um den Thron in Westeros, eine Welt, die es gar nicht gibt, Okay, verstanden geht. okay, Aber das ist nur mein okay. Exkurs dazu. Jetzt kannst du sagen, was du dir aufgeschrieben hast. Good point, good point. Ja, also so meine ganz dicken Klopfer habe ich natürlich rausgehauen, da mit den zwei Weltkriegen. Was ich noch ganz interessant fand, ist, wie Kinder erzogen werden zu unterschiedlichen Zeiten. Die Erziehung, die wir da vorgeführt bekommen an dieser Kindergruppe, unterscheidet sich ja wahrscheinlich krass von der Erziehung, die die meisten Leute heute in Deutschland bekommen. Also gewaltfreie Erziehung, da hat man sogar ein Recht drauf. Und auch wenn Kinder auch heute noch geschlagen werden, ist das sicherlich stark zurückgegangen. Aber wie werden Kinder heute erzogen und was sind so die Übel, die, egal wie gut man es versucht zu machen, man Kindern irgendwie einpflanzt? Ging dir das auch so? Dass es darum geht im Film, ob ich das. Oder worum ging es mir? Naja, oder das, wie anfällig junge Leute für die Fehler der Alten sind. Das Problem bei der Kindererziehung ist ja immer so ein bisschen, dass man, dass es schwer ist vorauszusagen, wie sich die Erziehung auswirkt auf das Kind. Ich habe mal von dieser Freiheitskämpferin aus Burma, Aung San Suu Kyi, oder wie das heißt, wie die heißt, so ein Interviewbuch gelesen. Und da meinte sie, ich sage das jetzt nur, woher ich das habe, damit das irgendwie intelligent klingt, aber eigentlich meinte sie einfach nur, dass sie es interessant findet, dass manche Kinder misshandelt und geschlagen werden in ihrer Jugend und dann daran zerbrechen und andere gerade den Gegenweg gehen und daraus so eine unglaubliche Stärke ziehen und auf so eine Jetzt-erst-Recht-Art. Und da war nämlich irgendwie, glaube ich, eine Blinde in Burma, die dann zur ersten blinden College-Absolventin wurde, obwohl sie da misshandelt wurde in ihrer Jugend. Und das sieht man ja auch da, also wie sich das auch in eine komplett andere Richtung drehen kann, wenn man so streng erzogen wird. Ne? Auf der Okay, anderen Seite finde ich aber das, schon, dass ja, der ja. Pfarrer eigentlich, der hat immer schon so seine Punkte. Also ich finde nicht, dass der, viel zu streng ist. Der ist sehr ehrlich auch mit seinen Kindern, finde ich eigentlich. Das finde ich eigentlich interessant. Also der sagt schon, was ihn enttäuscht, und der macht das ganz gut auch auf eine Art. Also man kann den schon auch verstehen, finde ich. Also ich finde erstmal das, was du gesagt hast, ne, wie wirkt sich eine Maßnahme oder eine Behandlung auf das individuelle Kind aus? Das ist natürlich interessant, aber worum es dem Film ja eigentlich geht, ist so die kollektive Erziehung, das so ein kollektiver Gemütszustand, wenn es sowas gibt, und was das für Geister prägt. Und den Pfarrer finde ich einen der sadistischsten und perfidesten Erzieher, die ich jemals gesehen habe, Finde ich weil gar er nicht. nämlich, und das habe ich mir aufgeschrieben, mit so ganz hintertückischen Methoden versucht, das Verantwortungsgefühl der Kinder gegen sich selbst zu wenden. Also immer diese Fragen wie, eure Mutter ist weinend im Dorf umhergelaufen. Das drückt so sehr auf das schlechte Gewissen der Kinder und ist irgendwas, wovon sie sich zumindest in dem Alter überhaupt nicht befreien können. Wenn er zum Beispiel sagen würde, was war das denn für eine Aktion? Ihr geht jetzt sofort rauf, ihr spinnt wohl, wir haben uns Sorgen gemacht. Das fände ich ehrlicher, aber zu sagen, ich bin so enttäuscht von euch und ich hätte gedacht, dass ihr jetzt schon, und diese ganze Sache mit dem weißen Band und Onanie und hast du nicht gesehen, das finde ich eines der schlimmsten Dinge, wie Ich dachte man immer, das wäre erziehen gute kann. Kindererziehung, wenn man dem Kind nicht sagt, irgendwie du bist scheiße oder du darfst das nicht machen, weil das die Regel der Gesellschaft ist, sondern wenn man sagt, so ja, du verletzt mich damit, wenn du das machst. Und mir geht es dann nicht gut. Ich dachte immer, das wäre so ein guter kleiner Elterntrick, den man dann anwenden kann. Aber darüber kann man sich streiten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man darüber noch Ich so lange. würde sagen, das ist so. Sagst du was? Nee, du stockst du Ja, oder redest das. du? Ach so, ja, ich rede. Vielleicht geht das ein bisschen zu weit. Ich halte das aber für eine ziemlich gemeine Methode, wie Erwachsene Verantwortung auf Kinder abwälzen können, die zu schmale Schultern haben, um so viel Verantwortung zu schultern. Aber ja, das geht jetzt sehr weit weg vom weißen Band und wir können das ausschneiden. Also hätte man, nö, finde ich schon ganz okay. Aber das ist eine interessante Fragestellung, die der Film auf jeden Fall auch aufwirft, ne? In wie streng man sein darf. Aber ich habe mir mal gedacht oder auch mal gehört, dass es nicht schlecht ist, wenn man dem Kind zeigt, dass man sich selber eben, also wenn, weißt du, da ist ja zum Beispiel eine Szene, wo der Sohn des Doktors, die sieht man gar nicht, die wird nur erzählt, aber der Doktor ist ja, hat ja diesen Unfall, muss in die Stadt ins Krankenhaus, und der Sohn vermisst seinen Vater und macht sich alleine auf den Weg, den Doktor zu suchen, wird irgendwann an der Landstraße aufgegabelt. Und da denkt man ja auch, dem ist vielleicht was passiert oder sowas, ne? Damit spielt der Film ja auch, dass wenn ein Kind weg ist, denkt man immer, okay, jetzt könnte wieder was passiert sein. Und bei sowas zum Beispiel, also wenn man jetzt weggeht und der Sohn hat sich jetzt vielleicht gar keine Gedanken drüber gemacht, aber dann sagt man, okay, es hat uns jetzt sehr verletzt, dass du weggegangen bist, wir dachten, du wärst tot oder sowas. Das kann, glaube ich, auch was bringen bei einem Kind. Aber weg davon, zurück zum weißen Band, das hast du kurz angesprochen. Das ist ja einmal, taucht das ja mehrmals auf, aber dir gibt es ja hauptsächlich eine Bedeutung, die ja auch erklärt wird, ne? Von Ja, dem genau. Pfarrer. Ja, das ist natürlich auch eine schöne Erklärung. Der Sohn des Pfarrers ist so 12, würde ich vielleicht sagen, 11, 12, und wird natürlich erstmal, glaube ich, mit einem weißen Band an seinem rechten Arm versehen und abends im Bett rechts und links an den Handgelenken gefesselt. Jetzt kann man sich natürlich irgendwie denken, was 12-Jährige vielleicht versuchen könnten, und das scheint so die Todsünde schlechthin zu sein. Und da drückt sich ja auch eigentlich ziemlich gut die Verachtung vor sich selbst und der Selbsthass, den im Grunde alle in diesem Dorf auch gegen sich selbst hegen, aus. Stimmt, das stimmt. Also der Sohn, der Vater findet ja raus, dass der Sohn onaniert. Komischerweise daran, dass der Sohn Augenringe hat und irgendwie immer ein bisschen fettig ist, was mich ein bisschen gewundert hat. Und tischt ihm dann diese Geschichte auf, dass irgendwie der Nachbarsjunge dann gestorben ist, weil er sich selber einen runtergeholt hat. Das wird jetzt nicht so offensichtlich gesagt, wie ich das jetzt mache, aber es kommt dann schon rüber, was sehr ganz interessant ist. Aber ja, das ist schon eine ganz harte Sache, und da zeigt sich eigentlich auch, dann stimmt die zu starke Strenge des Vaters auf jeden Fall. Also in der Szene könntest du einen guten Punkt machen dafür, dass der sich wirklich schrecklich verhält. Und auch einfach eben nicht ehrlich ist, sondern Ja, lügt auch. vielleicht zu der Zeit auch noch nach bestem Wissen und Gewissen. Da hat man ja wirklich geglaubt, dass es blind macht und impotent und ich weiß es nicht was. Vielleicht hat er da gar nichts Böses im Schilde, aber das würde man heute einfach als fette Lüge brandmarken können. Das stimmt, ja. Ja, wollen wir noch was über den Film an sich sagen? Du findest den gut, oder? So wie ich das jetzt schon so rausgehört habe. Ich finde den Film nicht nur gut, ich finde den wirklich grandios, weil ich finde, dass der einen mit so einer bleiernen Schwere zurücklässt, aber einen nicht erschlagen hat, wie das viele Filme, die einfach nur auf Effekte und Hau draufsetzen, sondern der regt wirklich zum Nachdenken an und hat ganz feine Mechanismen und da ist wirklich schwer in Worte zu fassen, was er einem jetzt eigentlich zeigen will. Ja, das stimmt. Ich habe, das ändert mich ein bisschen enttäuscht zurückgelassen, damals, wo du so mir so viel auf die Sprünge geholfen hast. Kann das vielleicht so bleiben, wie das ist, das Ende. Ich fand den auch gut. Ich habe ihn natürlich nicht so angeguckt, wie man hätte angucken sollen im Kino oder sowas, sondern am Laptop und ab und zu dann doch mal irgendwie nochmal woanders hingeklickt, wenn die Einstellung zu lang war. Also so ein bisschen ADHS-mäßig, was nicht so gut ist. Aber nee, den kann man auf jeden Fall gut gucken und da ist tatsächlich was drin. Man kann sich drüber unterhalten, sollte man danach aber vielleicht auch. Also ich weiß nicht, hast du danach drüber geredet? 2009? Ja, ich war mit einer Kommilitonin zusammen im Kino und wir haben lange darüber geredet. Ja. Würde ich tatsächlich auch empfehlen, den zu gucken. Ich hätte aber noch gedacht, aber dafür bin ich auch zu Hollywood geprägt, dass am Ende nochmal mir der richtige Knaller nochmal den Boden unter den Füßen Nee, ich glaube, da hast du echt noch wegzieht. nicht genug in die Richtung geguckt, was das für ein Film ist, wie der erzählt und was der möchte. Ja, das kann sein. Ja, Aber da können ist wir so stehen lassen. dann Da gebe ich mir gerne die ausbaufähig. Blöße. Ja, Ja. weiß ich nicht, muss ich gucken. Muss ich gucken. Zu lang ist der Film vielleicht natürlich für mich. Also 2,5 Stunden. Weiß ich nicht, ob es so lang sein muss. Hätte man vielleicht auch in 2 erzählen können. Ja, sollen wir es dann einfach damit jetzt beenden? Ist es ein bisschen, Damit beenden wir es, ja. ja? Nichts mehr, du hast nichts mehr auf dem. Ah, ich habe noch einen Punkt, der ist total unnötig, aber warum haben die Leute alle unterschiedliche Dialekte gesprochen manchmal? Das hat mich natürlich nicht verstanden. Das Manchmal ist haben die Leute natürlich, bayerisch geredet und ja, manche irgendwie norddeutsch und ja. das Das kann ist überall spielen richtig. oder was willst du mir jetzt erzählen? Das ist richtig schade, einfach, dass das so war. Also sie haben es bei Josef Bierbichler, von dem ich nicht weiß, ob er Österreicher ist. Jedenfalls haben sie da einmal ja so einen Nebensatz fallen lassen, dieser sturköpfige Bayer. Also da bekam man dann die Erklärung. Ansonsten war das einfach halt nicht wirklich realistisch und ein bisschen schade. Ja, fand ich auch. Aber man könnte natürlich jetzt wieder, du mauschelst dir das ja auch so interpretatorisch zurecht, einfach sagen, das hätte überall in Deutschland passieren können zu der Zeit. Und deswegen sprechen die Leute in unterschiedlichen Akzenten zueinander. Ist das nicht gut? Ja, was dann wieder nicht so zum Realismus eines ostelbischen Dorfes passen würde. Aber deins ist natürlich auch, ja, das ist auch schon sehr schön. Ja gut, dann können wir es jetzt beenden. Dann wissen wir aber gar nicht, welcher Film nächsten Sonntag kommt. Aber das kann ich ja im Text dann unten ankündigen. Denn das ist dann vielleicht mit jemand anderem. Aber eigentlich hast du dich ganz gut geschlagen, also besser als ich. Also du wirst auch nochmal eingeladen zu mir ins Aber Skype. das ist nett. Das ist auf jeden Fall wirklich reizend. Ich würde dann nur auf Einhaltung der gesetzten Termine in der Manier des 19. Jahrhunderts bestehen. Okay, machen wir so. Und ich darf natürlich den anderen Film auswählen, weil den hast du ja ausgewählt. Aber das erklären wir dann mal anders. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, hat das ein bisschen interessiert. Ihr drei, die das jetzt hören im Laufe von 3 Monaten oder so. Und wenn ihr den Film auch gesehen 300.000. habt. Ich habe das nämlich jetzt, ich habe mir das so abgeguckt bei jetzt anderen Leuten, ne? Deswegen müssen wir jetzt mit dem Publikum reden und sagen, und wenn ihr auch Meinung habt zum Weißen Band, habt ihr den Film vielleicht auch gesehen? Seid ihr vielleicht ganz anderer Meinung als wir? Findet ihr Michael Haneke vielleicht auch so scheiße wie ich? Dann schreibt uns doch einen Kommentar auf www.drpeng.de unter dem Artikel. Und wir beteiligen uns natürlich an der Diskussion und sehen uns dann beim Hören. nächsten Sonntagfilm, hören uns wieder oder lesen uns. Sehr schön. Gehabt euch wohl. Auf Wiederhören.